1. Dies ist bereits der zweite Brief, den ich euch schreibe, mein Lieben, am Deutsch dies Erinnerung ihr auf richtige Gesinnung wach zu halten. 2. Ersolt you can die Wort erinnern, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden, so ihr das Gebot des Herrn und Retters, das euch durch ihr Apostel übermittelt Word. 3. Wo allem must verstehen, das in den letzten Tagen Spotter auftreten werden, deiner ihren eigenen Begierden folgen und sich über den Globen lustig machen. 4. Sie werden fragen, wo den diverse Brischen Ankunft Christi bleiber, dacdm tod der Vorwärter als so geblieben sei, yscdm Anfang der Schöpfung war. 5. Debe ignorian sie jedoch bewusst, dass der Himmel und die Erde vor langer Zeit durch das Wort Gottes ausdem Wasser und durch das Wasser entstanden sind. 6. Aufgrund dieser Tatsachen wird die Damage Welt durch die gewaltigen Wassermassen der Sintflut vernichtet. 7. Durch dasselbe Wort Gottes werden der jetzige Himmel und die Erde für das Feuer aufbewahrten bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen bewahrt. 8. Eins dürft jedoch nicht übersehen, mein Lieben, für den Herrn ist ein einziger Tag wie tausend Jahre, und tausend Jahre sind für ihn wie ein einziger Tag. 9. Der Herr versagt die Erfüllung seiner Zusage nicht, wie manche es als Langsamkeit interpretieren, viel mehr ist geduldig mit euch, die er nicht will, das jemand verloren geht, sondern das als Umkehr finden. 10. Der Tag des Herrn wird jedoch so unerwartet wie ein Dieb kommen, und diesem Tag wird der Himmel mit großem Jettos vergehen, die Element werden im Feuer zerschmelzen, und die Erde so ihr Werk darauf werden gerichtet werden. 11. Die sich all dies Dinge auf dies Weise auflösen werden, solltet ihr euch fragen, wie sehr ihr euch durch ein heiliges Leben und aufrichtige Frömmigkeit auszeichnen müsst. 12. Waren der die Ankunft des Tags Gottes erwartet und herbeisend, werden die Himmel im Feuer vergehen und die Grundelement der Welt in der Hitze schmelzen. 13. Wird jedoch warten Gemma seine Verheißung auf einen neuen Himmel und ein neue Erde, in denen Volkamin gerechtigkeit hescht. 14. Die Schalb, mein Lieben, solltet euch in der Erwartung dieser Erenis darum bemühen, vor im Rein, zu Delos und in Frieden befunden zu werden. 15. Betrachtet die Jedeld Unseers Herrn als ein Chance Rettung, so why es euch auch unser geliebter Bruder Paulus mit der im geschenkten Weisheit geschrieben hat. 16. Er spricht in all seinen Briefen über dies the men, obwohl einig Passagen schwer zu verstehen sind und von unwissenden soe ungefestigten Menschen verdret werden, was sie auch mit den übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben tun. 17. Daher dies nun im Voraus wist, mein Lieben, seid wachsam, damit nicht durch den item gesetzloser Menschen mitgerissen wordet und ihren eigenen festen Stand verliert. 18. Wachst stattdessen in der Nähe und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus, dem die Herrlichkeit gebührt, so will jetzt als auch bis in den Tag der Ewigkeit.